Deutschlandfunk. Kommentar. Bisher gibt es die Regelung in der Europäischen Union nur für die Energiewirtschaft und Teile der Industrie. Nun macht sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze im Kampf gegen die klimaschädlichen Treibhausgase für eine CO2-Steuer stark. Das Ziel, klimafreundliche Technologien zu fördern und Menschen zum Einsparen von fossilen Brennstoffen wie Diesel und Benzin oder Heizöl zu bringen. Theo Gehrs kommentiert. Wegdiskutieren lässt er sich nicht mehr. Im Gegenteil. Der CO2-Preis, also das gezielte Verteuern von Benzin, Diesel, Heizöl oder Erdgas, ist in der Politik angekommen. Das ist schon mal ein Fortschritt. Noch vor wenigen Monaten wurde derjenige, der ihn vorschlug, noch aufgefordert, doch bitte schön mal nach Frankreich zu blicken und dann gefragt, wollen Sie das auch bei uns? Gemeint waren die gewalttätigen Proteste der Gelbwesten, die bekanntlich mit der Verteuerung der Spritpreise in Frankreich ihren Anfang nahmen. Nein, das wollte man natürlich nicht, nur zum nächsten Satz, der mit Aber begonnen hätte, kam es dann häufig nicht mehr. Die überfällige Diskussion über ein Ende des Zeitalters zu billiger Energie war beendet, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Zu groß war die Furcht vor wütenden Protesten, die womöglich noch von Populisten geschürt würden, die ihren Anhängern bis heute weismachen, dass es den Klimawandel gar nicht gebe. Doch nicht nur der Klimawandel ist höchst real. Der Druck, dagegen etwas zu tun, ist es auch. Sonst wird es nämlich teuer für Deutschland. Wenn nicht nur diese Regierung, sondern letztlich wir alle so weiter wursteln wie bisher, wird uns ab 2021 jedes Jahr eine Rechnung präsentiert, die sich gewaschen hat. Es drohen Zahlungen in Milliardenhöhe an andere EU-Staaten, die beim CO2-Reduzieren besser sind als die Deutschen, die deshalb CO2-Zertifikate abgeben und dafür die Hand aufhalten können. Das will hierzulande natürlich erst recht niemand, dann doch lieber CO2 einsparen. Und alle, denen strikte politische oder gesetzlich festgelegte Einsparziele ein planwirtschaftliches Gräuel sind, landen spätestens dann wieder beim CO2-Preis. Werden Benzin, Heizöl oder Erdgas teurer, kann schließlich jeder selbst nachrechnen, ob sich nicht doch der Umstieg auf ein Elektroauto oder der Einbau einer modernen Heizung lohnen. Klingt logisch. Wenn fossile Energie teurer wird, sorgt der marktwirtschaftliche Reflex, möglichst wenig von dem teurer gewordenen Zeug zu verbrauchen, automatisch für mehr Klimaschutz. Das ist allemal besser, als nur auf starre Vorgaben, auf Verbote und Sanktionen zu setzen, so wie es Umweltministerin Svenja Schulze bis jetzt mit ihrem Klimaschutzgesetz tut. Mehr Marktwirtschaft gehört da dringend hinein. Aber ohne bindende Vorgaben, wie viel CO2-Einsparung beispielsweise die Landwirtschaft, der Gebäude- und der Verkehrssektor endlich erbringen müssen, wird es auch nicht gehen. Zu oft haben sich die Verkehrsminister und die Autoindustrie, die Landwirte und ihr Bauernverband und natürlich auch die vielen Millionen Hausbesitzer beim Klimaschutz aus der Verantwortung gestohlen. Das darf nicht mehr passieren, deshalb müssen CO2-Minderungsziele her. Wie sie dann erreicht werden, kann man dann aber am besten über den Preis für CO2 regeln. In der Energiewirtschaft funktioniert das ja auch. Die dreckigsten Kohlekraftwerke mit dem höchsten CO2-Ausstoß gingen in diesem System als erste vom Netz, weil sie ihren Strom zu teuer produzierten. Das wird prinzipiell auch woanders funktionieren. Voraussetzung ist allerdings, dass der CO2-Preis hoch genug angesetzt wird, um spürbar zu sein, damit es auch zu einer Verhaltensänderung kommt. Und so viele Ausnahmen wie heute darf es auch nicht mehr geben. Man denke nur an das steuerfreie Flugbenzin, das 5-Euro-Flüge nach Venedig überhaupt erst möglich macht. Dieser ökologische Wahnsinn und manch anderer noch mehr kann mit einer CO2-Bepreisung gleich mit abgestellt werden. Sie hörten einen Kommentar von Theo Gehrs.